Mein Name ist Paul Cox. Glauben Sie mir, nachdem Pitt fortgegangen war, wurde ich ein bisschen melancholisch. Ja, jede Frau hat ihr süßes Geheimnis. Hm? Aber dann sagte ich mir, viel Sinn hat das Nachdenken jetzt nicht. Rufen wir lieber einmal bei Inspektor Carter an. Scotland Yard, Kriminal Inspektor Carter. Ja, hier spricht Simmons. Guten Tag, Herr Inspektor. Simmons? Ja, was kann ich denn für Sie tun, Mr. Simmons? Ich bin gerade hier in der Stadt für ein paar Stunden. Ich muss aber gleich wieder wegfahren. Da hätte ich doch gern kurz meine Tochter gesprochen. Margit Simmons. Ja, das kann ich sehr gut verstehen, Mr. Simmons, aber... Was habe denn ich damit zu tun? Ja, so viel ich gehört habe, wollte sie doch zu Ihnen kommen. So? Hm. Ja. Davon weiß ich nichts. Ist sie nicht da? Im Augenblick nicht, aber vielleicht kommt sie noch. Rufen Sie doch nachher noch einmal an. Das glaube ich nicht, nein. Dann entschuldigen Sie die Störung. Tut mir leid, Mr. Simmons, tut mir leid. Ja, auf Wiederhören. Sie war also nicht zur Polizei gegangen, sondern woanders hin. Zu ihren Komplizen vermutlich. Natürlich hatte sie Wallings nicht selbst umgebracht. Natürlich hatte sie Komplizen. Oder besser Auftraggeber. Sicherlich war sie nur eine Art kleines Torpedo, das auf mich losgelassen werden sollte. Ich überlegte, was ich tun könnte. Warten war offenbar das Gescheiteste. Irgendwas mussten die Burschen ja jetzt unternehmen. Irgendwas musste passieren. Ich lud meinen Colt, steckte ihn in die Tasche und wartete. Ich war den Leuten um einen Schachzug voraus. Sie wussten nicht, dass ich mit Pitt gesprochen hatte. Sie wussten nicht, dass ich Margits Spielchen durchschaut hatte. Sie wussten nicht, dass ich am Fenster stand und auf sie wartete. Die Zeit verstrich. Es wurde dunkel und kurz nach 8 Uhr fuhr ein Wagen vor. Ein Mann stieg aus, groß, breitschulterig, langarmig, ein Gorilla. Er kam näher, den Gartenpfad herauf und klingelte. Ja? Entschuldigen Sie. Kommen Sie rein. Machen Sie die Tür zu und nehmen Sie die Hände hoch. Was wollen Sie denn? Glauben Sie nicht, dass ich das fragen sollte? Nehmen Sie doch die Pistole weg. Red keinen Quatsch, also was ist? Na los, raus mit der Sprache. Das ist ja ein eigenartiger Empfang. Finden Sie. Erzählen Sie mir jetzt lieber, was Sie wollen. Ja, und ich rate Ihnen schnell, deutlich und wahrheitsgetreu. Ich habe nämlich hinten im Garten einen kleinen Privatfriedhof für Leute, deren Visagen ich nicht leiden kann. Und die Ihre ist ausgesprochen eine davon. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ach. Ich wollte Sie zur Probe abholen. Mich zur Probe abholen? Etwas Dümmeres fällt Ihnen wohl nicht ein. Stellen Sie sich in die Ecke und schämen Sie sich. So, und jetzt keine längeren Redensarten mehr. Wer schickt Sie? Die Konzertdirektion Hilton. Oh, einen hübschen Namen habt ihr euch da zurechtgelegt. Konzertdirektion, ja. Wo ist Margit Simmons? Margit Simmons? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ach nein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen, Mr. Fitzgerald. Fitzgerald? Cox ist mein Name. Wie? Sie wissen das ganz genau. Ich weiß nichts. Ich komme von der Konzertdirektion Hilton und soll Mr. Fitzgerald zur Orchesterprobe abholen. Das Orchester wartet schon seit 7:30. Augenblick. Haben Sie einen Ausweis oder etwas von der Konzertdirektion? Ein Ausweis, ja. Bitte. Bitte hier. Sie haben recht. Es ist ein Missverständnis. Mr. Fitzgerald wohnt nebenan. Ah, nebenan? Ja, entschuldigen Sie. Oh, bitte. Es ist ja meine Schuld. Ich hätte mir ja die Hausnummer richtig ansehen können. Es war dumm von mir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Und nun möchte ich bloß wissen, wer der Bursche wirklich ist. Scotland Yard, Kriminalinspektor Carter. Ja, ach, entschuldigen Sie bitte, Herr Inspektor, dass ich Sie nochmal belästige. Hier spricht Simmons, der Vater von Margit Simmons, Sie wissen doch. Aber ja, natürlich, Mr. Simmons. Mr. Simmons, können Sie einen kleinen Moment warten? Ja, natürlich, Herr Inspektor. Nein, aber nur einen Augenblick. Nein, ich wollte ja... Ja, ich stehe Ihnen ja sofort zur Verfügung. Entschuldigen Sie, einen Moment. Collins. Ja? Gehen Sie ins Nebenzimmer, rufen Sie von dort aus die Vermittlung an und lassen Sie feststellen, woher dieses Gespräch kommt. Gut, Inspektor. Ja, Mr. Simmons, hier bin ich wieder. Ich wollte Sie nur fragen, Herr Inspektor, ob Margit inzwischen zu Ihnen gekommen ist. Ja, ich bedauere. Ach, das ist schade. Nein, einen Augenblick noch. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Vielleicht ist sie nur zu einer anderen Abteilung gegangen. Ich bin ja nicht der Einzige. Nein. Meine Tochter wäre schon zu Ihnen gekommen. Nein, da kann man nichts machen. Naja, aber es ist wirklich die Möglichkeit... Hallo, Mr. Simmons. Hey, Inspektor, das war aber knapp. Ich habe die Nummer gerade noch bekommen, ehe er aufgehängt hat. Sie ist Hampstead 3412. Wem der Anschluss gehört, stellt die Vermittlung gerade fest. Sehen Sie doch einmal im Telefonbuch nach unter Cox. Cox? Moment mal. Hier. Cox, Norman Oscar Cox. Cox, Paul. Hampstead 3412. Hm. Tatsächlich stimmt. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, dass der Vater von Miss Simmons seit 2 Jahren tot ist. Was? Na, Sie erinnern sich doch an die Affäre Baldwin. Ach, diese Miss Simmons ist das. Ja. Weiß der Himmel, was die kleine Margit wieder im Schilde führt. Sie ist Cox offenbar abhanden gekommen. Wieso? Na, sonst würde er sie doch nicht suchen. Und er sucht sie bei uns, weil er Angst hat, dass sie ihn verpfeift. Und hat sie? Was? Verpfiffen? Ich meine, hat sie bei Ihnen angerufen? Nein, aber es wäre doch ganz interessant zu wissen, warum die beiden Krach gehabt haben. Inspektor, wie wäre es, wenn wir darüber später nachdenken würden? Für jetzt hätte ich einen besseren Vorschlag. Und? Wenn Cox von zu Hause angerufen hat, dann ist er doch zu Hause. Oh, der Vorschlag ist gar nicht übel. Wir brauchen 8 Mann und 2 Wagen. Wir fahren ohne Klingelzeichen. Das Haus umstellen. Passt auf das Badezimmerfenster auf. Es ist nach hinten heraus. In Ordnung. Los, komm. Sehen Sie, Inspektor? Er ist zu Hause. Es brennt Licht. Tja, Cox scheint aber ein bisschen leichtsinnig zu sein. Zu Hause zu bleiben, wenn er genau weiß, dass ihn die Polizei sucht. Sehr leichtsinnig. Das alte Lied. An das Naheliegende denken die Leute immer zuletzt. Herr Inspektor. Ja? Die Leute sind aufgestellt. Gut. Dann also los. Aufmachen. Polizei. Öffnen Sie die Tür, Cox. Machen Sie kein Theater, das Haus ist umstellt, Flucht ist sinnlos, jedes Fenster wird von 2 Beamten beobachtet. Ich gebe Ihnen eine halbe Minute Zeit, Cox. Und machen Sie keine Dummheiten, meine Leute haben Anweisungen, im Notfall von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Noch 10 Sekunden. Na? Aufmachen! Ja, das ist eine dumme Angewohnheit von mir, das Licht brennen zu lassen, wenn ich aus dem Haus gehe. Mich interessierte immer noch der Gorilla von der Konzertdirektion. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Ich konnte nicht einmal sagen, was, aber er war einfach nicht der Typ Mensch, den eine Konzertdirektion anstellt. Ich hatte das Gefühl, dass der Mann mir eine ganze Menge vorgelogen hatte. Nun, das Beste in einem solchen Fall ist immer hingehen und herausfinden. Klarinette bitte ein klares Ass, nicht eine Mischung zwischen A und Ass. Ein sauberes Ass bitte. Entschuldigen Sie, Mr. Fitzgerald. Noch einmal vom Buchstabe L. Bitte die Bläser allein. Hallo, Mr. Fitzgerald. Oh, Mr. Cox. Wie geht die Probe? Etwas anstrengend. Das ist die erste Orchesterprobe heute. Ja, ja, wie sind Sie denn hereingekommen? Durch ein Garderobenfenster. Gibt es etwas Neues? Vielleicht. Ach, kommen Sie doch ein bisschen auf die Seite. Ja, man braucht uns hier nicht zu sehen. Ja, aber Ihre Probe... Ach, das dauert doch eine ganze Weile. So, hier sind wir etwas ungestört. Hm. Schöne Musik. Ja. Aber Sie sind doch sicherlich nicht hierher gekommen, um mir Nein, zu sagen. Ich wollte Sie fragen, von wem das Konzert veranstaltet wird. Von der Konzertdirektion Hilton. Ach. Warum fragen Sie? Sind Sie heute pünktlich zur Probe da gewesen? Wieso? Ich frage ja nur. Mr. Cokes, das ist mein erstes großes Klavierkonzert. Das ist die eine Gelegenheit, auf die jeder Pianist wartet. Da komme ich doch selbstverständlich pünktlich zur Probe und war sogar eine Viertelstunde früher da. Aha. Um 8:30 kam nämlich jemand und wollte Sie zur Probe abholen. Unsinn. Er kam zu mir. Ich empfing ihn mit aufgefahrener Artillerie. Da erzählte er mir, er hätte sich in der Adresse geirrt. Er wolle zu Ihnen. Sie wären nicht zur Probe erschienen. Ausgeschlossen, das stimmt nicht. Danke, Mr. Fitzgerald. Das wollte ich nur wissen. Ein Augenblick, Mr. Cox. Nun rennen Sie doch nicht gleich weg. Das interessiert mich doch. Ja, ja, ich weiß. Von wem ist er denn geschickt worden? Von der Polizei? Von Margits Freunden. Wieso? Margit hat ein Doppelspiel mit mir getrieben. Während sie mir ins Gesicht treu ergebene Braut markierte, hat sie hinter meinem Rücken eine Mausefalle gebaut, die sich gewaschen hat. Die Polizei hält mich jetzt für einen Mörder. Ah, das ist es also. Ja, aber wie ist denn das geschehen? Ganz einfach. Haben Sie Rechtsanwalt Wallings gekannt? Nein. Seien Sie froh. Vor 2 Jahren, da musste ich einen Prozess führen. Gegen eine Spielbank. Die Bank war natürlich illegal, deswegen musste das Objekt, um das es bei dem Prozess ging, getarnt werden. Na, die Bank war damit einverstanden, aber der Prozess wurde ein bisschen kompliziert. Das Gericht durfte ja nicht erfahren, um was es sich eigentlich handelte. Ja, gibt es denn sowas? Oh ja. Und ob? Wallings war Fachmann auf diesem Gebiet. Er hat den Prozess für mich gewonnen und natürlich einen Sack voll Geld nach Hause getragen. Na schön, die Sache war erledigt. Vor 14 Tagen aber kam er zu mir und wollte von mir eine ganz hübsche Summe erpressen. Er besaß nämlich noch 2 Briefe, in denen ich ihm idiotischerweise schriftlich die näheren Umstände des Prozesses auseinandergesetzt hatte. Aber da kam er bei mir an die falsche Adresse. Und was haben Sie getan? Ich habe ihn mit Margit bekannt gemacht. Die beiden wurden so etwas wie gute Freunde. Gestern brachte mir Margit den Schlüssel zu seinem Apartment und sagte mir, dass er heute ans Meer fahre. Ich kletterte also heute Mittag in sein Nest, um mir die Briefe zu holen. Aber da lag er mit meinem Taschenmesser im Rücken. Ah, und jetzt glaubt die Polizei? Natürlich. Der Witz ist, dass ich das Messer vorgestern im Garten verloren habe. Pitt hat es gefunden und Margit gegeben. Und was sagt sie dazu? Nichts, sie ist verschwunden. Was? Ich dachte zuerst, sie würde zur Polizei gehen und mich dort anzeigen. Aber das hat sie nicht getan. Sie hat mir diesen Gorilla von der Konzertdirektion auf den Hals geschickt. Mit anderen Worten, die Burschen sind hinter mir her. Sie müssen zur Polizei gehen, Mr. Cox. Wer weiß, wozu diese Art Leute fähig sind. Ich weiß. Ich gehe morgen früh zu Scotland Yard und nehme Ihren Jungen mit. Pitt? Ja, er ist mein Kronzeuge. Er hat das Messer gefunden und Margit gegeben. Dann soll die Polizei sehen, wie sie Madame zu fassen bekommt. Und was machen Sie jetzt? Jetzt gehe ich nach Hause und schlafe. Ja, aber ich bitte Sie, ich möchte Sie bitten. Beruhigen Sie sich, Mr. Fitzgerald. Das ist bestimmt der einzige Platz, wo man mich heute Nacht nicht sucht. Mr. Fitzgerald! Ich muss zurück zur Probe. Ja, ja. Wenn ich etwas für Sie tun kann, Mr. Cox, wissen Sie ja nicht, oder? Ja. Mr. Fitzgerald! Ja, ich komme. Alles Gute, Mr. Cox. Ja, danke, danke. Bitte noch einmal von Buchstabe L, mein Herr. Es ist mir sehr unangenehm, dass ich so spät noch hereinschneie, Mr. Peacock. Aber Inspektor, das macht gar nichts. Es ist schließlich die Pflicht eines guten Staatsbürgers. Na ja, aber nicht unbedingt mitten in der Nacht. Wenn Sie so spät kommen, wird es wohl etwas Wichtiges sein. Ja, Mr. Peacock, ich habe einige Fragen, die ich offiziell eigentlich gar nicht stellen kann. Sie sind mehr privater Natur. Bitte? Mich interessiert das Privatleben des Ermordeten. Und da Sie ja Wand an Wand mit ihm gewohnt haben, so dachte ich, Sie könnten mir vielleicht einige Auskünfte geben, die unter Umständen sehr wertvoll sein könnten. Ach so. Ich fürchte, ich werde Sie da enttäuschen. Es gehört nicht zu meinen Gepflogenheiten, den Horcher an der Wand zu spielen. Aber natürlich, dieses oder jenes weiß ich vielleicht. Wallings bekam doch sicherlich ab und zu Besuch. Was für eine Art Menschen waren das? Natürlich bekam er Besuch, aber eine besondere Art Menschen? Naja, also ich meine etwas dunkle Existenzen. Ach so, nein, das glaube ich nicht. Hm. Wissen Sie, ob Mr. Cox schon vorher einmal bei Wallings gewesen ist? Ja, mehrere Male. Haben Sie da was Besonderes bemerkt? Oh, beim letzten Besuch ging es ziemlich laut zu. Oder vielmehr beim vorletzten. Ziemlich laut? Ja, sie schienen Streit zu haben. Wissen Sie, worüber? Wallings hat mir hinterher Andeutungen gemacht, ja. Er war ja früher Rechtsanwalt gewesen und hatte für Mr. Cox einen Prozess geführt und gewonnen. Nachträglich hat er noch neues Material gefunden. Und gewissenhaft wie Wallings war, wollte er den Prozess wieder aufnehmen. Das passte Mr. Cox nicht. Was für ein Prozess war das? Das weiß ich nicht. Aber das können Sie ja sicher feststellen. Sie sagten, Wallings selbst hätte Ihnen das erzählt. Waren Sie mit ihm befreundet? Oh, Freunde waren wir nicht gerade, nein, gut Bekannte. Abends kam er manchmal zu mir rüber und wir spielten eine Partie Schach oder wir gingen zusammen in ein Konzert. Hat er auch Damenbesuch gehabt? Selten, glaube ich. War einmal eine gewisse Margit Simmons bei ihm? Margit Simmons? Ja. Ah ja, so hieß sie. Ja, sie hat ihn sogar öfters besucht. Er hat sie mir einmal vorgestellt, eine nette junge Dame. Oh, übrigens, ich glaube, man sollte sie benachrichtigen, dass Wallings tot ist. Das weiß ich schon. Sie hat mit ihr gesprochen? Ja. Welche Art Bekanntschaft war das zwischen Miss Simmons und Wallings? Ach, ich würde sagen, sehr privat. Wie hatten Sie sich kennengelernt? Mr. Cox hatte sie ihm wohl vorgestellt. Sie wissen also, dass Miss Simmons mit Mr. Cox verlobt ist? Ist sie das? Bevor Mrs. Chataway heute Vormittag Wallings Leiche entdeckte, hat sie doch drei Besucher zu ihm gehen sehen. Eine Dame gegen 10 Uhr, dann um 12:45 den Mann mit der Aktentasche und schließlich Mr. Cox. Haben Sie diese Besuche auch gesehen? Nein, ich bin nicht aus meinem Zimmer gegangen. Ja, dann wissen Sie also auch nicht, ob die Dame Margit Simmons war. Oh, das ist sehr unwahrscheinlich. Sie wäre wohl auch zu mir gekommen. Ich hatte ihr nämlich versprochen, ein Buch zu besorgen, das sie gerne lesen wollte. Aha. Ja, danke schön, Mr. Pickock. Ich glaube, das ist alles, was ich heute von Ihnen wissen wollte. Sehen Sie, Inspektor, da haben wir's. Margit Simmons, die Braut von Cox, unterhielt intime Beziehungen mit Wallings. Mord aus Eifersucht. Cher Schilleffer. Bitte? Ach, nichts. Und dann die Prozessgeschichte. Wenn das kein faustiges Motiv ist. Es ist ein faustiges Motiv. Ein wunderschöner, sauberer, klarer, ordentlicher, einfacher Fall. Herrlich, dass es so etwas noch gibt. Nicht, Inspektor? Naja, ein klarer, einfacher Fall. Collins, da stimmt was nicht. Der Fall ist zu klar, zu einfach. Alles ist da, was die Polizei sich nur wünschen kann. Ein Motiv, die Mordwaffe, der Mörder, Leute, die den Mord sofort entdecken. Das reimt sich nicht auf die Person Cox. Wieso nicht? Er hat eben Pech gehabt. Cox ist nicht dumm, das wissen wir. Wenn der einen Mord begehen wollte, würde ihn wahrscheinlich ein bisschen besser vorbereiten. Ach, Inspektor, wenn eine Frau im Spiel ist, weiß man nie. Die Menschen verlieren so leicht den Kopf. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht auch nicht. Natürlich habe ich recht. Mein kriminalistischer Instinkt trügt mich nie. Ja, wir werden sehen. Ich denke, wir machen Schluss für heute. Es ist ja beinahe Mitternacht. Wollen wir es nicht noch einmal mit Cox versuchen? Aber Collins, wo wollen Sie denn den finden? Zu Hause vielleicht? Es ist das Naheliegende. Und daran denkt man gewöhnlich immer zuletzt. Mit diesem weisen Satz haben Sie heute schon einmal Unrecht gehabt. Nein, nein, der ist jetzt bestimmt nicht zu Hause. Darauf können Sie Gift nehmen. Wer ist es? Ich bin's, Fitzgerald. Ich komme. Eine Sekunde. Ja, kommen Sie herein, Mr. Fitzgerald. Oh Gott, wie sehen Sie denn aus? Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, dass ich so spät noch... Ach, reden Sie keinen Quatsch. Setzen Sie sich erst einmal und schnappen Sie nach Luft. Ich hole Ihnen was zu trinken. Oh ja, danke schön, danke. Hier, das wird Ihnen gut tun. Danke, Mr. Cox, danke. Ja, Sie sind da restlos aufgelöst. Wo kommen Sie denn um diese Zeit her? Von der Straße. Was suchen Sie auf der Straße, mitten in der Nacht? Nichts, richtig. Ich habe nichts gesucht. Ich habe nachgedacht, ich habe überlegt. Ich konnte es bei mir nicht mehr aushalten. Was soll ich denn nur tun? Oh Gott, was soll ich denn nur tun? Vielleicht erzählen Sie mir zuerst, was überhaupt los ist. Oh, ich bin so durcheinander. Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie aus dem Schlaf reiß habe. Ich dachte, weil es ja wahrscheinlich mit Ihrer Geschichte zusammenhängt, weil Sie sagten, dass Sie morgen früh mit Pitt zur Polizei gehen wollen. Ja, das will ich. Weil doch Pitt Ihr Kronzeuge ist. Aber darüber brauchen Sie sich doch jetzt nicht den Kopf zu zerbrechen. Deswegen dachte ich, Sie würden es vielleicht nicht übel nehmen, wenn ich Sie störe. Na, natürlich nicht, Mr. Fitzgerald. Natürlich nicht. Sie können kommen, wann Sie wollen, aber jetzt gehen Sie ruhig nach Hause und legen Sie schlafen. Ihrem Jungen passiert doch nichts. Die Polizei wird ihn nicht fressen. Er macht morgen früh seine Aussage, dann geht er in die Schule, erzählt seinem Lehrer, was er Aufregendes erlebt hat und dann ist alles vorbei. Naja, natürlich ist so eine Mordaffäre nichts Schönes, aber das hat er schneller vergessen, als Sie glauben. Aber Mr. Cox, das ist es ja nicht. Pitt ist doch... Was? Was ist denn passiert? Der Mann von der Konzertdirektion hatte sich tatsächlich in der Adresse geirrt. Er wollte zu mir. Ja? Ja, aber nicht, um mich zur Probe abzuholen, sondern... Sondern? Und er ist auch in meiner Wohnung gewesen. Hier, diesen Zettel habe ich gefunden, als ich nach Hause kam. Zeigen Sie. Gehen Sie nicht zur Polizei, Fitzgerald, sonst geht es Pitt schlecht. Was soll denn das heißen? Ich soll nicht zur Polizei gehen, heißt das. Ich soll nicht zur Polizei gehen, weil Sie sonst meinen Jungen... Wo ist Pitt? Weg! Er ist nicht zu Hause. Ich habe überall gesucht. Er ist nicht da. Pitt ist verschwunden. Jetzt wusste ich, warum der Mann so erstaunt gewesen war, als er mich in der Tür gesehen hatte. Er hatte mich tatsächlich für Fitzgerald gehalten, aber er hatte Fitzgerald nicht zu Hause vermutet, weil er genau wusste, dass er schon zur Probe gegangen war. Er hatte erwartet, dass ihm Pitt die Türe öffnen würde. Anschließend war er dann in Fitzgeralds Wohnung gegangen und hatte Pitt mitgenommen. Und dann fiel mir etwas ein, was Mrs. Chataway gesagt hatte, als sie von Inspektor Carter verhört wurde. Mrs. Chataway war die Hausmeisterin des Ermordeten und hatte beobachtet, dass kurz vor mir ein anderer Besucher bei Wallings gewesen war. Ein großer, breitschultriger Mann, hatte sie gesagt. Nachdem ich Mr. Fitzgerald versprochen hatte, ihm sofort Bericht zu geben, wenn ich etwas wüsste, beschloss ich mich ein bisschen nach diesem Herrn zu erkundigen. Oh, ja! Oh, um Gottes Willen, was ist denn wieder mitten in der Nacht? Ja, ja, ich komme ja schon. Ach, machen Sie doch nicht so einen Lärm. Was soll denn das? Was wollen Sie denn zu Nacht schlafen? Darf ich hereinkommen, Mrs. Chataway? Nein, nein, nein, nein, was wollen Sie? Was wollen Sie von mir? Jammern Sie nicht, machen Sie die Tür zu. Sie sind der Mann ohne Krawatte. Ich erkenne Sie. Sie sind der Mann, der den armen Mr. Wallings... Ja, fahren Sie ruhig fort. Sie waren bei Mr. Wallings, kurz bevor ich ihn gefunden habe. Ermordet. Ja, und? Und? Und Sie meinen, ich bin der Mörder, ja? Also ich meine gar nichts. Ich weiß auch nichts. Aber nehmen Sie doch Platz. Ich mache Ihnen einen Tee. Nein, nein, Sie machen mir keinen Tee. Und Sie telefonieren auch nicht der Polizei. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Schreien Sie doch nicht so, Sie wecken Morris auf. Wer ist Morris? Mein Kanarien, mein Schwager, er schläft nebenan. Er ist zu Besuch gekommen, nicht wahr? Nebenan ist er, ja, ein plötzlicher Besuch. Ja, Ihr Schwager. Und wenn Sie nicht sofort wieder gehen, dann wecke ich ihn. Und er ist ein großer Mann. Groß, ja, und stark. Sehen Sie, jetzt haben wir Ihren Herrn Schwager doch geweckt. Also, der Bluff hat nicht geklappt. Vielleicht... Versuchen Sie es bei Gelegenheit einmal mit einem anderen. Man soll die Hoffnung nie aufgeben, Mrs. Chataway. Also, was wollen Sie? Keine Angst, nur eine Auskunft. Ich gebe keine Auskunft. Ich will mit Ihnen nichts zu tun haben. Ich bin eine ehrenwerte Frau. Okay, okay, Mrs. Chataway. Sie halten mich für einen Mörder. Schön. Ich halte mich nicht für einen Mörder. Auch schön. Da steht eben Ansicht gegen Ansicht. Aber überlegen Sie sich einmal. Wenn meine Version stimmt, dann müssten Sie als... ehrenwerte Frau, mir doch helfen, meine Unschuld zu beweisen, nicht? Ja? Ja, wenn aber Ihre Version stimmt, wenn ich tatsächlich ein Mörder wäre, dann wäre ich doch ein kaltblütiger, skrupelloser Mensch, nicht wahr? Ja? Ja, dann würde ich doch auch vor einem zweiten Mord nicht zurückschalten, nicht wahr? Also, was wollen Sie wissen? Der Mann mit der Aktentasche, der eine Viertelstunde vor mir bei Wallings war, wie sah der aus? Können Sie ihn beschreiben? Ich kann mich nicht erinnern. Was Sie nicht sagen, machen Sie kein Theater. Los, heraus mit der Sprache. Mrs. Chataway, Wie ich zu Wallings kam, war er schon tot. Der Haken ist nur, dass mir das keiner glaubt. Ich muss es also beweisen. Ich muss wissen, wer der Mann mit der Aktentasche ist. Verstehen Sie? Aber der kann doch Mr. Wallings nicht getötet haben. Nachdem er weggegangen war, hat Mr. Wallings noch einmal das Radio angeschaut. Vergessen Sie jetzt das Radio. Beschreiben Sie den Mann mit der Aktentasche. Ja, er war groß war er und ein stattlicher Mann. Und? Breite Schultern. Und? Und eine angenehme Stimme. Und? Ja, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Gut, dann will ich Ihnen den Mann beschreiben. Ein Hühne, ein Gorilla, groß, breitschultrig, langarmig, Boxergesicht, eingedrückte Nase. Nein, hat er ein schönes Gesicht, eine gerade Nase, kein Gorilla. Und lange Arme hat er auch. Ha, und er trägt auch keine amerikanische Windjacke. Nein. Ah, und keine von diesen komischen Seemannsmützen. Nein. Aber warten Sie, Boxergesicht, Windjacke, Seemanns... Ja, das ist der Mann, der den Brief gebracht hat. Welchen Brief? Na, den Brief, den ich Mr. Wallings geben sollte. Und wie ich hinaufkam, war Mr. Wallings tot. Der Bote, der den Brief abgegeben hat, trug eine Windjacke und so eine Mütze. Und was ist aus dem Brief geworden? Ja, dann habe ich in der Aufregung... Warten Sie mal, vielleicht ist er in der Schürze. Ja, hier ist er. Eine Rechnung. 12 Schilling. Wäscherei Express. Die hat der Bote gebracht? Ja, und er sagte, es wäre dringend. Das ist ja reizend. Ach, und ich habe mir den Kopf zerbrochen, warum Sie ausgerechnet 2 Minuten nach mir in Wallings Apartment erschienen. Das war also doch kein Zufall. Wäscherei Express. Also, besten Dank, Mrs. Chataway. Ich behalte die Rechnung. Ja, aber... Und einen sehr schönen Gruß an Ihren Herrn Schwager. Mr. Fitzgerald, ich bin's, Cox. Gut, dass Sie kommen, Mr. Cox. Ist etwas passiert? Nein, aber das Telefon hat 3-mal geklingelt. Und? Ich hab's klingeln lassen, wie Sie es mir gesagt haben. Gut. Haben Sie ein paar schmutzige Hemden? Wie? Ja, natürlich, aber... Dann legen Sie sie mir doch bitte heraus. Ich will sie morgen früh zur Wäscherei bringen. Entschuldigen Sie, Mr. Cox, aber Sie wollten doch Pete suchen. Keine Angst, ich weiß schon, was ich tue. Ach, Ihre Couch sieht übrigens aus, als ob schon lange niemand mehr auf ihr gelegen hätte. Wieso? Ja, ich bin müde. Vor 9 Uhr kann ich sowieso nicht zur Wäscherei gehen. Oh, lassen Sie, ich gehe. Ja? Ist das Mr. Fitzgerald? Ja. Es handelt sich um Ihren Jungen, Mr. Fitzgerald. Ja. Wir haben Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ich nehme an, Ihnen liegt daran, Pitt unbehelligt zurückzubekommen. Mr. Fitzgerald, hören Sie? Ja. Nehmen Sie sich ein Taxi und fahren Sie nach Purley in Surrey. Fahren Sie über Purley hinaus, 2 Querstraßen. Dann kommt ein Feldweg, der nach rechts führt. Lassen Sie das Taxi dort stehen, gehen Sie den Weg hinunter, bis Sie in einen Teich kommen. Dort werde ich Sie um 6 Uhr treffen. Ja, ja. Und setzen Sie sich nicht mit der Polizei in Verbindung. Das wäre sehr ungesund für Pitt. Ja. Also, bis nachher. Ja. Wer war das? Margit. Miss Simmons? Ja. Weiß sie etwas über Pitt? Ja, sie will sich mit Ihnen treffen, aber es ist besser, ich fahre. Aber ich bitte Sie... Sie wissen nicht, wie man mit diesen Indianern verhandelt. Ich passe schon auf, dass Pitt nichts geschieht. Ja, kann ich denn gar nichts tun? Doch. Sie warten hier bis um 9. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin oder telefoniert habe, dann rufen Sie Scotland Yard an. Kriminalinspektor Carter. Ja, gut. Ich habe mich außerhalb von Purley mit Margit verabredet bei einem Feldweg, der nach rechts zu einem Teich führt. Das dürfte der Feldweg sein, Sir. Danke. Warten Sie hier auf mich. Es kann eine Weile dauern. Jawohl, Sir. Aber mein Tachometer läuft weiter. Ich weiß. Lassen Sie es laufen. Und wie lange kann es dauern? Bis ich zurückkomme. Gut. Hallo? Hallo? Hallo? Paul! Du? Nett, dass du mich wenigstens noch erkennst. Warst du das auch am Telefon? Wenn du nichts dagegen hast. Wo ist Mr. Fitzgerald? Das ist mein Geheimnis. Okay, Margit. Nun heraus mit der Sprache. Was ist los? Es ist nicht gut, dass du dich da hereinmischst. Es handelt sich um das Leben eines 12-jährigen Jungen. Und du wirst... Komm, erzähl mir keine Märchen. Du hast ein übles Doppelspiel getrieben, mein Träubchen, und ich, Idiot, bin auf deine Mätzchen hereingefallen und habe mich in dich verliebt. Und was tut die Dame? Liefert mich postwendend an den Galgen. Rätselnd hast du dir das ausgedacht. Es ist schwer zu glauben, Paul, aber ich habe gar nichts davon gewusst. Was du nicht sagst, du Unschuldslamm. Und dass sie Pitt Fitzgerald gekidnappt haben, davon hattest du auch keine Ahnung. Das war die Überraschung deines Lebens, ja. Und die Falle, die er dem alten Fitzgerald hier stellen wollte, das ist auch reiner Zufall. Davon hast du nicht das Geringste zu tun. Es ist keine Falle. Ich wollte Mr. Fitzgerald lediglich einen Vorschlag machen. Vorschlag? Was für einen Vorschlag denn, hä? Na bitte, sprich dich ruhig aus. Ich habe mit Mr. Fitzgerald zu sprechen, nicht mit dir. Weil kein Vorschlag da ist. Ihr wolltet den alten Fitzgerald genauso wegschnappen, wie ihr Pitt weggeschnappt habt. Ihr habt euch nicht einmal die Mühe gemacht, euch für den Fall der Fälle einen passenden Vorschlag auszudenken. Ihr dachtet, mit dem alten Fitz habt ihr leichtes Spiel. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich spreche von der Falle, die ihr hier gestellt habt. Glaubst du, ich habe deine drei Kavaliere nicht gesehen, die dort hinter dem Busch stehen? Okay, ihr Suppenhühner, kommt heraus! Das war ein Warnschuss! Das nächste Mal treffe ich vielleicht! Bleibt dort, Cox blufft! Man kann euch von hier aus nicht sehen! Und du bleibst hier, mein Täubchen! Lass mich los! Ich denke gar nicht daran! Meine Position ist nicht schlecht. Hinter mir der Teich, in den Rücken kann man mir also nicht fallen. Vor mir Margit Simmons in ihrer ganzen Schönheit. Wenn deine Leibgarde auf mich schießt, dann trifft sie dich. Pech, was? So, los, und nun erzähle. Lass mich los, Paul, bitte. Wer ist dein Chef? Wer steckt hinter diesem Affentheater? Wer ist der große Ali Baba? Du bist ein wenig naiv, wenn du glaubst, dass ich dir hierher gekommen bin, um dir Fragen zu beantworten. Du bist doch nur ein Torpedo, Margit. Merkst du denn das nicht? Du sollst mich sprengen, aber du gehst selber in die Luft, wenn die Sache vorbei ist. So, ein Torpedo bin ich? Ja, das sieht ein Kind. Wie die Sache auch immer ausgeht, Margit, du wirst auf jeden Fall vor Gericht stehen, wegen Beihilfe zum Mord. Wie gefällt dir das? Was soll ich jetzt tun? Vor Verzweiflung in den Teich springen? Farbe bekennen. Lächerlich, mir passiert nichts. Bist du sicher? Paul, ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Wirklich, ich wusste nichts vom Anfang. Aber jetzt sitze ich fest. Ich kann hier nicht mehr heraus. Natürlich kannst du. Er hat mich in seiner Gewalt. Wer? Ich kann dir den Namen nicht sagen. Du hast eine einzige Chance, Margit. Diese Chance heißt Paul Cox. Wenn du jetzt die Karten auf den Tisch legst, kann ich vielleicht noch etwas für dich tun. Wie großzügig, Mr. Cox. Ich kann hier nicht sprechen, Paul. Ich besuche dich heute Nachmittag in deiner Wohnung. Um 5 bin ich bei dir. Ich hasse Risiken. Ich gehe gern auf Nummer sicher, wenn ich kann. Und in diesem Falle ist es sehr einfach. Ich nehme dich jetzt mit nach London. Unmöglich, ich kann nicht mitkommen. Das werden wir sehen. Sei doch vernünftig, Paul, siehst du denn nicht? Ach, unsere Ansichten über Vernunft gehen offenbar auseinander. Komm! Paul, du kannst mich nicht mitnehmen. Ich möchte wissen, wer mich daran hindern sollte. Zum Beispiel ich! Paul, pass auf! Bitte wahnsinnig! Ich dachte... Damit fängt es an, wenn ihr denkt. Haben sie ihn getroffen? Ich weiß nicht. Paul! Hallo! Paul! Los. Haben Sie ihn getroffen? Was ist denn los? Ist dir was passiert? Wo sind Sie denn? Ja, was machen Sie denn im Teich, Sir? Ich nehme mein Morgenbad. Können Sie mir heraushelfen? Ja, kommen Sie, geben Sie mir die Hand. So. Sind Sie verletzt? Nein, ich glaube, ich bin noch ganz... Oh, das war nah dran vorbei. Dann kommen Sie zum Taxi, ich gebe Ihnen meinen Mantel. Ich fuhr also nach Hause, nahm ein Bad, zog mir trockene Kleider an und ging dann zu Mr. Fitzgerald. Dort ließ ich mir einen Grog brauen. Und während der ganzen Zeit dachte ich über Margit nach. Da hatte sie sich in den Handel mit meinem Messer eingelassen. Und komisch, ich glaubte ihr, dass sie damals nicht gewusst hatte, worum sich die Geschichte drehte. Aber das war unwichtig. Als sie es erfuhr, ging sie ins falsche Lager und spielte Gangsterdame. Und vermutlich fühlte sie sich in ihrer Rolle sehr wohl. Bis sie mich traf und merkte, dass ich nicht auf jeden Trick reinfalle. Da fiel sie um. Sie merkte, dass sie in der Klemme saß und wollte sich ein Hintertürchen offen halten. Deswegen hatte sie mich ins Wasser gestoßen, deswegen hatte sie mir das Leben gerettet. Sie war eben doch nicht gescheit genug, um mit Gangstern fertig zu werden. Sie tat mir fast ein bisschen leid. Ich hatte das Gefühl, dass in dieser Geschichte kein Happy End für Margit vorgesehen war. Während ich mit diesen tiefschürfenden Überlegungen und meinem Grog beschäftigt war, machten sich auch an anderer Stelle Leute Gedanken über meinen morgendlichen Jagdunfall. Und wie ich dann hinkam, schwamm mein Fahrgast im Teich herum. Die Frau und der Mann rannten fort. Also offensichtlich ein Mordanschlag. Vielleicht war das alles nur Spaß, Herr Inspektor, aber ich dachte... Na, sehr eigenartiger Spaß. Wissen Sie, wer Ihr Fahrgast war? Nein. Haben Sie gar nichts von dem Gespräch gehört? Sie haben sehr leise gesprochen. Keinen Namen verstanden. Zufällig. Sie hat, glaube ich, Paul gerufen. Und hat er Sie vielleicht Margit genannt? Das weiß ich nicht. Und wo haben Sie Ihren Fahrgast dann hingebracht? Nach Hempstead? Nein, nach Piccadilly. Dort hat er die Untergrundbahn genommen. Schön, Mr. Richardson, ich glaube, das ist alles. Danke, Herr Inspektor. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, Collins, was halten Sie von der Geschichte? Ziemlich faul. Eigenartiges Frauenzimmer, ne? Eigenartiger Bräutigam. Und ein eigenartiger Taxichauffeur. Wieso? Na, das schreit doch zum Himmel. Am Piccadilly will er Cox abgesetzt haben in den nassen Kleidern? Donnerwetter, ja. Ja, warum haben Sie den Chauffeur nicht danach gefragt? Da haben Sie sich den Mann angesehen. Der ist klüger, als er tut. Ich hätte aus ihm doch nichts herausbekommen. Aber so haben wir einen kleinen Vorsprung. Wir wissen ein bisschen mehr, als er glaubt, dass wir wissen. Ja, es hilft uns bloß nichts. Da haben Sie recht. Wir wissen nicht, wo Margit ist, wir wissen nicht, wo Cox ist. Auf alle Fälle lassen Sie eine Beschreibung von Cox herausgehen, an alle Polizeidienststellen. Irgendwo muss er ja sein. Sie wünschen, Sir? Ich habe hier ein paar Hemden. Können Sie mir die waschen? Aber selbstverständlich, Sir. Bis heute Abend, es ist eilig. Heute Abend? Oh, das geht nicht. Ja, es würde schlimmstenfalls auch genügen, wenn Sie sie mir morgen Vormittag schicken könnten. Ja, das geht auch nicht. Der Ausläufer hat am Vormittag Schule. Schule? Ja, Schule. Ach, das ist doch nicht möglich. Ich habe mich doch gestern mit ihm unterhalten. Der ist doch mindestens 30. Wer? Ihr Ausläufer, so ein großer, stämmiger Bursche, fast wie ein Gorilla. Nein, Sir, das kann er nicht gewesen sein. Aber ich weiß es doch ganz genau, er hat Rechnungen ausgetragen. Nein, Sir, das stimmt auch nicht. Wir schicken unsere Rechnungen per Post. Entschuldigen Sie, ich habe es selbst gesehen, er hat mir eine Rechnung gezeigt. Das ist ja komisch. An wem war die Rechnung denn? Ja, an den Namen kann ich mich nicht mehr... Hätten Sie eine Kundenliste da? Ja, hier, Sir. Aha, danke. Nein, nein, nein. Ja, ich glaube hier, Wallings. Das ist aber komisch. Die Rechnung von Mr. Wallings ist nämlich verschwunden. Ich habe gerade eine neue geschrieben. Komisch, nicht? Ja, urkomisch. Ja, dann muss ich meine Hemden eben selbst abholen. Ja, es tut mir leid, Sir. Gegen Mittag werden Sie fertig sein. Auf Wiedersehen. Sicher. Sie muss kommen. Wenn es ihr nur darum geht, herauszufinden, wie viel ich weiß. Nichts zu sehen. Bis auf den Wagen dort drüben. Der gefällt mir nicht. Ich will mich ja am Fenster nicht zeigen. Fitzgerald, können Sie? Ja, ich passe auf. Gut. Haben Sie denn etwas in der Wäscherei erfahren können? Keine Spur. Die Rechnung ist Ihnen gestohlen worden. Ja, was wollten denn die Leute mit der Rechnung? Ganz einfach. Margit hatte ihnen gesagt, dass ich gestern Wallings besuchen wollte. Die Burschen wussten, dass ich staunen würde, Wallings als Leiche vorzufinden. Sie wussten aber auch, dass ich nicht sofort zur Polizei gehen, sondern erst meine Briefe suchen würde. In dieser kurzen Zeit musste jemand den Mord entdecken. Deswegen haben sie sich die Rechnung beschafft. Sie wollten einen neutralen Brief haben, der Polizei keine Anhaltspunkte gibt. Und den haben sie im richtigen Moment Mrs. Chataway gegeben. Die dann den Mord entdeckt hat. Ja, genau. Raffiniert. Raffiniert. Mr. Cox? Ja? Da kommt sie. Ah, ja gut. Wir wollen sie erst in meine Wohnung gehen lassen. Es steigt jemand aus dem Auto da drüben aus. Er spricht Margit an. Teufel, auch habe ich mir nicht sowas gedacht. Er packt Margit am Arm und zerrt sie in den Wagen. Verfilmt. Bleiben Sie hier, Fitzgerald. Warten Sie auf mich. Ich bin gleich wieder da. Taxi! Taxi! Bitte, Sir? Na nur. Sie? Ich bin doch schon heute Morgen mit Ihnen gefahren. Ja, steigen Sie ein. Ja gut, folgen Sie dem Wagen dort vorn. Das ist ja ein Zufall. Wie kommen Sie denn hierher? Oh, wollte mir meinen Mantel abholen. Ach so, Sie können sich den Mantel mitnehmen, wenn wir zurückkommen. Behalten Sie den Wagen im Auge, aber fahren Sie nicht zu nahe auf. Die dürfen nicht merken, dass wir Ihnen folgen. Ja, ist in Ordnung, Mister. Sie sind Mr. Cox, nicht? Woher wissen Sie das? Ich habe über Sie in der Zeitung gelesen. So? Aber ich kümmere mich nicht darum. Für mich muss sowas erst bewiesen sein, wie ich es glaube. Sehr vernünftig. Fahren Sie ein bisschen schneller sonst. Na, keine Angst. Mein Name ist übrigens Richardson, falls Sie mich einmal... Passen Sie auf, da will uns einer überholen. Was macht der Kerl denn? Schneidet uns den Weg ab! Himmel, Herrgott, nochmal, können Sie denn nicht? Verfluchte Sauerei. Was hat mir gerade noch gefehlt? Sie blöder Esel, können Sie nicht aufpassen? Ist ja gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Sind Sie verletzt, Mr. Cox? Ich bin in Ordnung. Gar nichts passiert. Hier, sehen Sie mal den Kotflügel an, Sie Sonntagsfahrer. Die Fensterscheibe ist auch zum Teufel. Sie hätten eben nicht so schnell fahren sollen. Oh was, Sie haben mich ja überholt, Sie Affe, Sie. Hallo, Sergeant. Ja, ich komme. Hier haben Sie 10 Schilling, Richardson. Ich muss sehen, dass ich ein anderes Taxi bekomme. Okay, Sir. Halt! Halt, Mister! Sie sind Zeuge bei einem Verkehrsunfall. Ich muss Ihre Adresse notieren. Tut mir leid, ich habe keine Zeit jetzt. Hey, Taxi! Komischer Kerl. Taxi! Ja, aber das ist doch... Donnerwetter nochmal, das ist doch Paul Cox. Achtung, Achtung an alle Streifenwagen im Bezirk 6. Paul Cox flüchtig in den Straßen von Camden Town. Zuletzt in Junction Road gesichtet. Verfolgung aufnehmen, Ende.